Kapitel 7 Doppelhochzeit. Die Gäste sind schon am Rhein gesehen worden, sagt man. Es ist Zeit. Die Damen reiten aus der Burg. Ihre Pferde werden von den Rittern geführt. Vorne reitet Kriemhild. Siegfried hält ihr Pferd. Es ist ein langer Zug. Rechts und links gibt es schon Waffenspiele. Es ist ein Festtag. Am Rhein angekommen, sehen sie Gunther und Brünhild an der anderen Seite des Flusses stehen. Die beiden lassen sich über den Fluss setzen. Gunther hilft Brünhild an Land. Kriemhild geht auf sie zu. Sie küsst Brünhild zum Gruß. Ihr seid uns in unserer Familie und in unserem Lande willkommen. Brünhild dankt ihr. Auch Kriemhilds Mutter küsst sie. Die Frauen umarmen sich immer wieder. Bald hört man die Waffen im Wettkampf auf die Schilde schlagen. Die Frauen und Mädchen sehen zu. Abends reitet man zur Burg. Im Festsaal ist alles vorbereitet. Die schöne Brünhild steht neben Gunther an der Tafel. Sie trägt eine Krone. Schon werden die Wasserbecken gebracht. Da will Siegfried nicht mehr warten. Gunther, bin ich nicht mit euch zu Brünhild gefahren? Ist jetzt Brünhild nicht eure Frau? Ihr wisst, ich wollte diese Reise nicht machen, und nicht für euch habe ich sie gemacht. Euer Wort. Ihr habt recht, Siegfried. Ich habe euch mein Wort gegeben. Er lässt Kriemhild rufen. Sie kommt mit ihren Mädchen in den Saal. Die Mädchen brauchen wir hier nicht, Kriemhild. Du musst wissen, ich habe einem edlen Ritter mein Wort gegeben. Zurück in Worms sollte er dich zur Frau bekommen. Willst du für mich diesen Ritter heiraten? Ihr, lieber Bruder, sollt mich nicht bitten. Was ihr mir sagt, will ich tun, antwortet Kriemhild. Sie sieht Siegfried an und wird rot. Siegfried dankt ihr und geht zu ihr. Um sie herum stehen die anderen Ritter. Vor ihnen erklärt Gunther Siegfried und Kriemhild zu Mann und Frau. Jetzt küssen sie sich. Dann nehmen sie an der Tafel Platz. Brünhild aber weint. Warum weint ihr an so einem Tage, Brünhild? Fragt Gunther. Seit heute seid ihr hier Königin. Auch meine Schwester hat. Eure Schwester gebt ihr diesem Mann zur Frau? Eurem Dienstmann? Das arme Mädchen, ruft Brünhild. Das kann ich euch hier und jetzt nicht erklären, Brünhild. Ihr müsst mir glauben, Kriemhild hat den richtigen Mann gefunden. Ein großer König ist er, so wie ich selbst. Aber Brünhild will nichts hören. Noch beim Abendessen wird Gunther unruhig. Er sieht Brünhild an und denkt, lieber als sitzen, möchte ich jetzt neben dir liegen, meine Schöne. Beide Paare ziehen sich in ihre Zimmer zurück. Wie Siegfried Kriemhild in den Arm nimmt, sie küsst. Von ihrem Liebesglück will ich nichts erzählen. Gunther aber, muss ich euch sagen, hat bei anderen Frauen schon wärmer gelegen. Brünhild legt sich aufs Bett. Endlich, denkt er. Er legt sich neben sie. Im Licht einer Kerze legt er liebevoll den Arm um sie. Brünhild sieht ihn an. Ihr glaubt doch wohl nicht. Nehmt den Arm weg und haltet ein bisschen mehr Distanz. Gunther glaubt, er hat nicht richtig gehört. Ich will Jungfrau bleiben. Lasst mich. Was? Fragt Gunther böse. Ihr seid meine Frau. Da nimmt Brünhild ihren Gürtel und bindet ihm Hände und Füße. Sie trägt ihn bis an die Wand. Da hängt sie den armen Gunther an einen Nagel. Brünhild, sagt er jetzt ganz lieb. Liebste Brünhild, holt mich von der Wand und bindet mich los. Ich bitte euch. Ich will auch ganz brav neben euch liegen. Brünhild, sagt er jetzt ganz lieb. Liebste Brünhild, holt mich von der Wand und bindet mich los. Ich bitte euch. Ich will auch ganz brav neben euch liegen. Brünhild, bitte. Aber Brünhild schläft schon und hört ihn nicht. Erst am frühen Morgen, im ersten Sonnenschein, wacht sie auf. Ihr Mann hängt immer noch dort. Geschlafen hat der arme Gunther sicher nicht. Brünhild, die Diener müssen bald kommen. Sollen sie ihren König so sehen? Könnt ihr, die Königin, das wollen? Brünhild steht auf und bindet ihn los. Er legt sich wieder neben sie. Aber er hält sich fern von ihr.